Und Ibrahim befahl es seinen Söhnen an, er und Jakub: O meine Kinder, Allah hat euch die Religion auserwählt, so sterbt denn nicht, außer ihm ergeben zu sein.